dir die Sonne aufgehen am weiten Horizont. Über das Sand steigen, oh, oh, die Mond. Es kann nur besser werden in Europa starten. Die Götter in unser Hört noch schon lange, lange warten. Europa steht endlich auf. Europa, steh endlich auf. Mit Galeer und Tor stehen wir bereit. Dem Sieg oder Wahl sind wir gereiht. Der Weg nach Hell sollen sie alle gehen. All die ganzen Feiglinge, die uns hier nicht verstehen. Europa, steh endlich auf. Europa, steh endlich auf. Europa, steh endlich auf. Die Klingen schweigen wieder, es ist Vollmarsch. An Europas alten Grenzen steht die Wacht. Jetzt strahlt es empor aus der Dunkelheit. Das Zeichen der Sonne. Europa, steh endlich auf.